Aus Anlass des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas gab es in Russland, Tschechien und Bangladesch Festmeetings und Filmvorführungen. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in betreffenden Ländern teil. Bei den Filmvorführungen wurden die TVÖK-Filme wie die feierliche Veranstaltung zum 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas in Anwesenheit von Genossen Kim Jong-un und die Fahne der Partei der Arbeit Koreas gezeigt. In der Veranstaltung in Tschechien wurde eine Glückwunschadresse an Marschall Kim Jong-un angenommen. Zum 19. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas, dem 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas und dem 90. Gründungstag des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus fanden in dem finnländischen Nationalen Sozioideologischen Studienkomitee, der bulgarischen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus Studiengruppe, der Gesellschaft von der Bundesrepublik Deutschland und der TVRK, der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für die Freundschaft mit Korea, der pakistanischen Sozi-Studiengesellschaft und der malaysischen Firma Max Chem Petroleum, die Seminare statt.